Ich würde eigentlich gerne von allen Ihnen hören wollen, wie Sie die Sitzung bilanzieren und welche Schlussfolgerungen Sie jetzt aus den mehreren Stunden, die wir zusammen in diesem Raum verbracht haben, gezogen haben oder ziehen. Ich möchte kurz beginnen. Also ich bin ja laut Gesetz der, der die Runden moderiert. Das heißt, die politisch relevanten Aussagen überlasse ich gerne den Obleuten der Fraktion. Ich persönlich bin zufrieden mit dem, was heute gelaufen ist, aber auch mit dem, was bisher in diesem Gremium gelaufen ist. Ich bedanke mich bei allen, die hier bisher so gut mitgezogen haben und mitgearbeitet haben. Ich glaube, wir haben eine richtige Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, wir wollen in den ersten Runden uns schlau machen, Kompetenzen ansammeln, also Sachverständige hören. Das haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht. Mir hat das Ganze eine Menge gebracht und ich hoffe, das ist bei den anderen hier vorne sitzen genauso. Soweit mein Statement. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Es ist, denke ich mal, für uns alle gut, dass wir uns erstmal grundsätzlich mit diesen Fragen beschäftigen. Was das konkrete Thema der V-Leute angeht, glaube ich, ist heute nochmal bestätigt worden, eben durch die Sachverständigen, dass das V-Leute-System vom Grundsatz her im Moment relativ alternativlos erscheint. Das heißt also, es wird doch in der Mehrheit, in der großen Mehrheit der Sachverständigen oder auch der Bundesländer, wenn man den Beschluss der Innenministerkonferenz anguckt, davon ausgegangen, dass man V-Leute auch heute noch braucht, um in geschlossene Kreise vorzudringen, in die man sonst nicht vordringen kann. Das ist die eine Erkenntnis. Die zweite ist, dass wir tatsächlich uns befassen müssen mit unserem Verfassungsschutzgesetz. Wir müssen uns befassen mit der Frage, wie wir sowohl die Anwerbung von V-Leuten wie auch die Führung von V-Leuten künftig genau gestalten wollen. Es ist nicht eindeutig beantwortet worden, ob Dienstanweisung oder Gesetz oder was genau in welchem zu regeln ist, aber ich glaube, wir müssen uns das einfach angucken und dann schauen, dass wir möglicherweise, so waren die Hinweise der Wissenschaftler, so habe ich sie verstanden, manche Dinge doch im Gesetz klarer fassen, aber andere Dinge auch dann in den Dienstanweisungen, wie wir es in Brandenburg ja auch schon seit 2004, teilweise seit 2013 in anderen Teilen haben, dann in, für die Ausführung, für die konkrete Arbeit klar regeln. Also dass wir hier doppelgleisig fahren und sowohl gesetzlich wie auch untergesetzlich, wie es so schön heißt, noch Präzisierungen vornehmen, um ähnliche Fälle wie Piatto auch künftig auszuschließen. Und so habe ich den einen Sachverständigen, ich glaube, Professor Dr. Lange war es, verstanden. Ein Piatto wäre heute auch so nicht möglich und würde heute in dem Sinne auch nicht angeworben werden. Und ich glaube, das ist nochmal eine klare, wichtige Feststellung. Ja, ein Teil unseres Untersuchungsauftrages ist es ja auch herauszufinden, ob es, ob die Erkenntnisse, die bereits in den Untersuchungsausschüssen des Bundestages gesammelt wurden, ob daraus in Brandenburg die richtigen Schlussfolgerungen bislang gezogen worden sind. Wir haben heute auch durch die Sachverständigen erfahren, dass es hier erheblichen Änderungsbedarf gibt, insbesondere im Bereich des Verfassungsschutzgesetzes, dass die Empfehlungen der NSU-Untersuchungsausschüsse in Brandenburg bislang nicht hinreichend umgesetzt sind. Insofern haben wir für diesen Teil unseres Untersuchungsauftrages heute auch wichtige Hinweise erhalten, die wir auch berücksichtigen werden, denke ich, wenn es dann darum geht, die Gesetze zu verändern und neu zu fassen. Ich möchte mich dem Kollegen Lüttmann ausdrücklich in der Bewertung anschließen, dass auch unserer Sicht nach den Vorträgen das V-Mann-Wesen an sich in Brandenburg nicht in Frage steht und wir auch aus unserer Sicht halten wir auch weiterhin daran fest. Da gibt es für die CDU-Fraktion gar keine Frage, aber wir brauchen eine Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen auch aus Gründen der Rechtmäßigkeit. Ich möchte einen weiteren Punkt gerne ansprechen. Wir freuen uns sehr darüber, dass heute der Untersuchungsausschuss ein weitergehendes Moratorium hinsichtlich der Vernichtung von Akten beschlossen hat, dies dem Justizministerium auch zu empfehlen. Das ist aus unserer Sicht sehr wichtig. Wir fanden das Moratorium, was gestern vom Justizminister verkündet wurde, in keiner Weise für ausreichend, denn es bezog sich nur auf einen kleinen Teil von Akten, nämlich solchen, die schon in anderen Untersuchungsausschüssen zum Gegenstand waren, beziehungsweise bezogen sich die auf Personen, die dort in den Untersuchungsausschüssen angesprochen waren. Unser Untersuchungsauftrag geht aber viel, viel weiter. Er beschäftigt sich insgesamt mit dem Rechtsextremismus in Brandenburg in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Insofern ist ein deutlich größerer Aktenbestand davon potenziell betroffen. Und insofern muss hier das Justizministerium auch nach dem Beschluss des NSU-Untersuchungsausschusses muss es heute dringend nachbessern. Ja, meine Meinungsbildung ist noch nicht so weit fortgeschritten wie bei meinen Kollegen. Also ich werde jetzt nicht eine Erklärung abgeben pro Formann lesen. Ich habe festgestellt heute, dass das eine sehr komplizierte, sehr widersprüchliche Materie ist, dass V-Leute im Grenzbereich zwischen Legalität und Illegalität agieren. Wir müssen jetzt sehen, dass wir in der weiteren Aufklärung schauen, wie das Wesen, das V-Mann-Wesen, die Arbeit mit V-Männern, mit V-Leuten in Brandenburg gelaufen ist, ob das sozusagen rechtlich in den rechtlichen Rahmen hineinpasst, der uns heute skizziert worden ist, oder ob das auseinandergelaufen ist. Und dann muss man Entscheidungen treffen, ob man das V-Mann-Wesen wie regelt oder ob man sich in bestimmten Bereichen auch davon verabschiedet. Also insofern liegen erst noch die Arbeitsergebnisse oder die Arbeitsschritte vor uns im Konkreten. Ja, für uns war eigentlich die rechtlichen Fragen, die sich stellen, wie man den Rahmen, den rechtlichen Rahmen weiter verfeinern kann, so dass wir künftig eben das Problem nicht mehr haben, wie es im Fall Piatu eben geschehen ist, dass eben Erkenntnisse des Verfassungsschutzes nicht dort hingelangt sind, wo sie eigentlich hingelangen sollten, nämlich dann auch bei den Strafverfolgungsbehörden, dass das ja, auf dem Prüfstand steht und geklärt werden kann. Und vor dem Hintergrund war das also für uns heute auch eine sehr interessante Veranstaltung. Der Rest ist eigentlich auch schon gesagt worden. Ja, mir ist heute nochmal sehr, sehr deutlich geworden, dass das V-Leute-System doch sehr, sehr enge Grenzen hat. Also die von Professor Wolf dargelegte sehr, sehr lange Liste der Negativauswirkungen gegenüber den wenigen positiven Einsatzmöglichkeiten stimmt mich schon sehr nachdenklich. Da schließe ich mich Herrn Schöneburg an. Ich würde mich nicht trauen, jetzt eine Bewertung in dem Sinne abzugeben, dass wir unbedingt an dem System festhalten müssen. Ich würde jetzt auch nicht fordern, dass wir es auf jeden Fall abschaffen müssen, aber wir müssen sehr ernsthaft über Alternativen nachdenken. Das ist heute auch vereinzelt angesprochen worden. Es gibt von juristischer Seite die klare Aussage, wir sind nicht dazu gezwungen, als dass der Verfassungsschutz V-Personen einsetzt. Er kann es lassen, er kann es aber auch machen. Es gibt beides die Verfassung her. Und wir müssen sehr genau überlegen, welche Lücken denn entstehen würden, wenn man sich dieses Mittels nicht bedient. Ich glaube, dass der eine Gutachter, der Sachverständige hier Piatto als Lehrbeispiel für seine juristischen Vorlesungen anbietet, wie es schlechter kaum laufen könnte. Das ist auch eine sehr eindrückliche Aussage. Und ich denke, es ist mehrfach immer wieder angesprochen worden, eine der zentralen Aufträge unseres Untersuchungseinsetzungsbeschlusses, wie nahe man doch damals 1998 an diesem Trio dran gewesen wäre und was möglicherweise alles hätte verhindert werden können. Ich denke, es wird weiter nötig sein, über den gezielten Einsatz von verdeckten Ermittlern und auch V-Personen im Bereich der Polizei zur Strafverfolgung und zur Gefahrenabwehr nachzudenken. Und ich denke, wir brauchen strenge gesetzliche Bedingungen, um genau zu definieren, wenn wir das System so beibehalten, was wird ausgeschlossen, was wird begrenzt. Und wir müssen, das ist heute erneut aufgerufen worden, die parlamentarische Kontrolle stärken. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Bastian Pauli, Märkische Allgemeine Zeitung. Eine Frage an alle auf dem Podium. 5 Jahre nach dem Aufliegen des NSU gibt es eine neuerliche Wendung, nämlich die Verbindung zum Fall Peggy. Das soll im Münchner Prozess jetzt nochmal prominent eine Rolle spielen, die neueren Erkenntnisse. Meine Frage an die Podiumsteilnehmer: Inwiefern sehen Sie denn auch mögliche Konsequenzen für das Land Brandenburg aus diesen neuen Erkenntnissen? Ich gebe gleich mal weiter an den Vertreter der SPD-Fraktion. Also ich glaube, was erstmal grundsätzlich ganz wichtig ist, dass wir uns alle bei der Bewertung hier noch sehr, sehr zurückhalten. Ich habe heute auch die Information vernommen, dass es ja auch nicht wirklich absolut als gesichert gilt, dass diese Spur nicht vielleicht auch durch Verunreinigungen etc. Dorthin gelangt sein könnte. Nehmen wir an, es gäbe tatsächlich diese Verbindung, dann glaube ich schon, dass der ganze Komplex nochmal eine neue Wendung bekommen würde, in dem Fall, und dass dann natürlich auch die Spuren, die es in dem Gesamtkomplex, ich sag mal in Sachen hier auch Tino Brandt etc., also Verurteilungen wegen Kinderpornografie etc., dass diese ganzen Dinge vielleicht dann nochmal eine stärkere Rolle spielen könnten im Gesamtkomplex, ob das dann auch auf unser Land sozusagen rüber schwappt, glaube ich, können wir heute nicht beurteilen, aber es ist auch nicht auszuschließen. Wir müssen ja feststellen, dass es nicht das erste Indiz ist, was das NSU-Trio in die Nähe von Straftaten gegen Kinder rückt. Also von angefangen, Sie kennen das alles von den Funden in den Wohnwagen, Kinderspielzeug und Kleidung, von kinderpornografischem Material, was man feststellen konnte, bis hin zu mehreren Personen im Umfeld, die sich einschlägiger Straftaten strafbar gemacht haben. Gibt es eine ganze Reihe von Anhaltspunkten. Nun kommt dieser weitere dazu. Auch wir sind in der Bewertung zunächst sehr vorsichtig. Es handelt sich jetzt nach den Informationen, die wir bisher haben, wohl auf eine sehr leichte DNA-Spur, also dass man nur von der Substanz her sehr wenig DNA-Material gefunden hat auf diesem Stoffrest. Wäre es anders, könnte man eine Verunreinigung möglicherweise schon von der Wahrscheinlichkeit her ausschließen, aber bei leichten DNA-Spuren ist diese Gefahr einer Verunreinigung, dass es sich um eine Verunreinigung handelt, auf jeden Fall gegeben. Nichtsdestotrotz, wir müssen davon ausgehen, dass sich das NSU-Trio zumindest zeitweise auch in Brandenburg aufgehalten hat. Da gibt es Hinweise in dieser Richtung, sind zumindest mit ihrem Wohnwagen auch durch Brandenburg gefahren und waren wohl auch einige Zeit in Brandenburg. Ob sich daraus auch Anhaltspunkte für Straftaten in Brandenburg ergeben, ist heute völlig offen. Wir halten es aber für geboten, dass die Staatsanwaltschaft zumindest im Rahmen ihres Amtsermittlungsgrundsatzes folgend hier prüft, ob es möglicherweise auch Treffer gibt, was die DNA-Bestände in Brandenburg angeht, was Spuren angeht, bei Missbrauchsfällen, die in Brandenburg im fraglichen Zeitraum vorkamen. Das wird sicherlich eine Aufgabe sein, die Staatsanwaltschaft jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu prüfen hat. Ja, mit den gegenwärtig vorhandenen Informationen verbietet es sich eigentlich jetzt hier irgendwie, und es soll auch als Strafverteidiger, sich an Spekulationen zu beteiligen. Ja, da kann ich mich an schönen Hoch nur anschließen. Ich denke, es haben alle gesagt, dass wir wirklich abwarten müssen, ob sich dieser Verdacht wirklich glasklar verdichtet. Das ist selbstverständlich, dass wir keine Spekulationen anstellen sollten. Wenn da was dran wäre, dann hätte das, glaube ich, sehr, sehr weitgehende Konsequenzen für die ganze Ausrichtung der Ermittlungen. Ich glaube auch für den Prozess. Aber wir haben ja auch gesehen vor einigen Wochen, dass auch Anschläge auf jüdische Einrichtungen, Friedhöfe und so jetzt wieder in den Fokus gerückt sind. Also ich glaube, dieser ganze NSU-Komplex ist eine Blackbox, der noch mehrere Überraschungen auch bieten könnte. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich für das Interesse der Medien. Danke nochmal den Teilnehmern für Ihr Kommen, wünsche allen ein schönes Wochenende und wer eventuell in den Urlaub fährt, eine gute Reise.